Lord Jesus, thank you this morning. Herr Jesus, danke. I put some verses for the Leinwand, for the screen this morning. Ich habe ein paar Verse vorbereitet, die sollten eigentlich auf der Leinwand aufscheinen. And we just need to read these just so that we have a background. Es geht darum, dass wir das einfach lesen können, um einfach den Hintergrund auch mitzubekommen. And this is regarding prophets. Und da geht es um die Propheten. And remember we talked about prophets in the strictest sense. Und erinnert euch daran, wir haben gesprochen über Propheten im engsten Sinne, in a strict sense, dann im engen Sinne, in a broad sense, in einem weiten Sinne, in the broadest sense. Und dann im weitesten Sinne. Now this is what the Old Testament says about prophets in the strictest sense. Und das ist das, was das Alte Testament sagt über Propheten im engsten Sinne, im striktesten Sinne. This is Deuteronomy 18:20. Das ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20. But the prophet who speaks the word presumptuously in my name, doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, which I have not commanded him to speak, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, or which he speaks in the name of other gods, oder der im Namen anderer Götter reden wird, that prophet shall die. Selbiger Prophet soll sterben. This is how God handled prophets in the strictest sense. So geht Gott mit Propheten im striktesten Sinne um. Okay, next verse. When a prophet speaks in the name of the Lord, wenn der Prophet im Namen Jahwes, das heißt des Herrn, redet, if the thing does not come about or come true, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, that is the thing which the Lord has not spoken. So ist das Wort, welches Jahwe, das heißt der Herr, nicht geredet hat. So you can test the prophecy by whether it comes true or not. Also könnt ihr Prophezeiungen überprüfen, Weissagungen daran, ob sie eintreten oder nicht. But even if it comes true, aber selbst dann, wenn es sich bewahrheitet, it doesn't necessarily mean it's from God. Muss es nicht unbedingt bedeuten, dass diese Prophezeiung von Gott ausgesprochen wurde. This is Deuteronomy 13:1-2. Das finden wir im 5. Buch Mose 13, Vers 1 und 2. If a prophet arises among you and gives you a sign or wonder, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, and the sign or the wonder comes true, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, concerning which he spoke to you, von welchem er zu dir geredet hat, let's go after other gods and let's serve them. Und er sagt, lass uns anderen Göttern nachgehen und ihnen dienen. Vers 5. That prophet shall be put to death. Dann soll jener Prophet getötet werden. Because he has counseled rebellion against the Lord your God. Denn er hat Abfall geredet gegen den Herrn. To seduce you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. Um dich abzuleiten von dem Weg, auf welchem zu wandeln der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Do you see the motive of a false prophet? Könnt ihr das erkennen, was das Motiv eines falschen Propheten ist? This is what we want to talk about today, false prophets. Und darüber wollen wir heute sprechen, über falsche Propheten. A false prophet wants to seduce you. Ein falscher Prophet möchte dich vom Wege ableiten. From following the Lord, er möchte dich praktisch wegziehen davon, dem Herrn zu folgen. To following him. Und er möchte dich dazu bringen, dass du ihm nachfolgst. Okay, next verse. Nächster Vers. This is Jeremiah 28:15. Und jetzt finden wir das in Jeremia 28, Vers 15. And the background of this was that Nebuchadnezzar from Babylon was invading Israel. Und der Hintergrund dazu ist der, dass der König Nebukadnezar von Babylon in Israel einfiel. Jeremiah said, submit to him and go to Babylon for 70 years. Und Jeremia sagte dazu, ja, ordnet euch ihm unter und geht für 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babylon. But a false prophet named Hananiah, aber es gab einen falschen Propheten namens Hananiah, said that, do not go with Nebuchadnezzar, do not give in. Er sagte, nein, geht nicht mit dem Nebukadnezar und gebt ihm nicht nach. God will deliver us within 2 years of Nebuchadnezzar's yoke. Und dieser falsche Prophet sprach, ja, Gott wird uns innerhalb von 2 Jahren befreien aus dem Joch von Nebukadnezar. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hananiah. Listen now, Hananiah. Höre doch, Hananiah. The Lord has not sent you. Der Herr hat dich nicht gesandt. And you have made this people trust in a lie. sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. That's what false prophets do. Das sind die Dinge, die falsche Propheten Now, tun. If you read in your Bible the next verses, wenn ihr in der Bibel die nächsten Verse lest, which are not on the screen, die finden sich nicht auf dem Bildschirm jetzt. Yeah, he dies that year. Der Hanania stirbt im selben Jahr. Jeremiah says, you will die this year. Und der Prophet Jeremia hat nämlich was vorausgesagt und just so ist geschehen. Just like Moses wrote. Genauso wie auch Mose geschrieben hat. Now let's go to the next verse. Nächster Vers. Now this is from Revelation chapter 2 verse 20. Das ist von Offenbarung Kapitel 2 Vers 20. This is the church of Thyatira. Das ist die Gemeinde von Thyatira. One of the seven churches in Asia. Eine der sieben Gemeinden in Kleinasien damals, that the Apostle John was writing to. An die der Apostel Johannes schrieb. And in this church we find a false prophet. Und in dieser Gemeinde findet sich ein falscher Prophet. And he writes, but I have this against you. This is the Lord speaking. Und da spricht der Herr, aber ich habe wider dich. This is the Holy Spirit, that you tolerate the woman Jezebel. Der Heilige Geist spricht, dass du das Weib Jezebel duldest, who calls herself a prophetess, welche sich eine Prophetin nennt, and she teaches and leads my bondservants astray, und sie lehrt und verführt meine Knechte, so that they commit acts of immorality, Hurerei zu treiben, and eat things sacrificed to idols, und Götzenopfer zu essen. Now that immorality there is not necessarily sexual immorality. Hurerei ist in diesem Sinne nicht unbedingt sexuelle Hurerei oder Unmoral. James 4:4 speaks of a spiritual immorality. Jakobus 4:4 spricht von einer geistigen Unmoral. She leads the bondservants away from what? Sie führt die Knechte weg von. From dependence on the Lord. Von einer Abhängigkeit gegenüber dem Herrn, to dependence on her. Zu einer Abhängigkeit von ihr. They have made this woman an idol in the church. Und sie haben diese Frau zu einem Götzen gemacht in der Gemeinde. They are more afraid of what she says than of what the Lord says. Sie haben mehr Ehrfurcht oder gar Angst vor dem, was sie sagt, als vor dem, was der Herr sagt. And because of that, they are committing spiritual immorality. Und deswegen begehen sie geistige Unzucht. Let's go to another verse. Gehen wir zu einem weiteren Vers. Now Matthew 7, verse 15 and 16. Matthäus 7, Vers 15 und 16. Beware of the false prophets. Hütet euch aber vor den falschen Propheten. Who come to you in sheep's clothing. Die in Schafskleidern zu euch kommen. What is sheep's clothing? Was sind Schafskleider? Right? They know the spiritual language. Sie kennen die geistliche Sprache sehr gut. They know how to sing the songs. Sie wissen, wie man die Lieder singt. They know just how to act like us. Genau, wie man da sich so gibt und dass sie genauso ausschauen wie wir. They are wolves in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Sie sind Wölfe in Schafskleidern, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. You will know them by their fruits. Und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Okay, is there any other verses? Okay, now we go back to Ephesians 4:11. Nun gehen wir zurück zum Epheser Kapitel 4 Vers 11. And this is where this is our series, a high impact church. Und das stammt aus unserer Serie der Gemeinde mit einer starken Wirkung. Now we're going to reread the verses and we're going to go a little further and you see how this all ties together. Also wir werden noch einmal diese Verse lesen, ich werde dann noch ein bisschen weitergehen und ihr könnt das sehen, wie es dann alles dann zusammen kommt. Ephesians 4:11, and he gave some apostles and some prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. For the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Vers 13. Until we all attain to the unity of the faith. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. And the knowledge of the Son of God. Und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. To a mature man. Zu dem erwachsenen Manne. To the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. In other words, until we become who God wants us to be. In anderen Worten, bis wir zu dem werden, was Gott aus uns machen möchte. Verse 14, now watch. Vers 14, schaut mal. As a result, aber als Ergebnis of being equipped, davon, dass wir zugerüstet werden and maturing, und dass wir reifen, we, as a result, we are no longer to be children, dass wir nicht mehr Unmündige sein, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine. Hin und her geworfen und umhergerissen von jedem Winde der Lehre. By the trickery of men. Die da kommt durch die Betrügerei der Menschen. By craftiness in deceitful scheming. Durch ihre Verschlagenheit, zu listig, ersonnenem Irrtum. These are false prophets. Das sind falsche Propheten. False evangelists. Falsche Evangelisten. False apostles. Falsche Apostel. False pastors. Falsche Pastoren. False teachers. Falsche Lehrer. But primarily you find false prophets the most effective in deceiving the church. Aber zuallererst sind diese falschen Propheten darin wirksam, dass sie die Gemeinde täuschen. Verse 15. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ. Aber die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist. And what we find is that false prophets don't speak the truth. Was wir erkennen können, ist, dass die falschen Propheten nicht die Wahrheit sprechen. Or if they speak the truth, it's not in love. Aber wenn sie vielleicht die Liebe, die Wahrheit sprechen, dann nicht in Liebe. Right? John chapter 8, they want to stone this woman. Johannes Kapitel 8, sie wollen diese Frau steinigen. They spoke the truth, sie sprachen die Wahrheit. But they used truth to destroy. Aber sie verwendeten die Wahrheit, um zu zerstören. Okay, one more verse. Noch ein weiterer Vers. From whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies. Aus welchem, das ist eben Gott, der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung. According to the proper working of each individual part, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. And this is the paradigm shift. Und da ist dieser Paradigmenwechsel. We talked about that everybody is involved. Dass ja alle damit auch eingebunden sind. Every joint supplies. Jedes Gelenk dient. Each individual part. Jedes einzelne Teil. This is a high impact church. Das ist die Gemeinde, die eine starke Wirkung hat. And if we're to be a high impact church, we need that prophecy is functioning in our midst. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen mit einem starken Einfluss, einer starken Wirkung, dann muss Prophezeiung auch wirklich richtig in unserer Gemeinde funktionieren. Im weitesten Sinne. That every single one of us know that God can use us. Dass jeder einzelne von uns weiß, dass Gott uns verwenden kann. Matthew chapter 10 verse 20. Matthäus Kapitel 10 Vers 20. That God will give you what to say in an hour. It's the spirit of your Father that speaks through you. Dass Gott euch gibt, was ihr in dem Moment, in der Stunde zu sagen habt, dann ist es ja der Geist eures Vaters, der dann durch euch sprechen wird. Have we prayed yet? Haben wir gebetet? Let's pray. Lord Jesus, Herr Jesus, bless these words, I pray. Bitte segne diese Worte, darum in your bitte presence, ich. In deiner Gegenwart. To each one of our hearts. Einfach für jeden Einzelnen, dass es ins Herz hineingeht zum Segen. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Number two, that Nummer each zwei. One of us know that God can speak to us through anybody. Dass wir einfach wissen, zweitens, dass Gott zu jedem von uns sprechen kann, auch durch jeden. Now today I want to talk about false prophets in the strictest sense. Heute möchte ich sprechen über falsche Propheten im striktesten in Sinne. A strict sense, im strikten Sinne. In a broad sense, in einem weiten Sinne. And in the broadest sense. Und im weitesten Sinne. In the strictest sense. Im striktesten Sinne. False apostles. Or I'm sorry, false prophets. Falsche Propheten. They spoke lies. Sie haben Lügen ausgesprochen. They were people who were undermining the work of God. Es sind Leute, die das Werk Gottes untergraben haben. Next week we'll talk about the ministry of a true prophet. Und nächste Woche werden wir sprechen über den Dienst eines wahren Propheten. Which is to build up the work of God. Sein Dienst besteht darin, das Werk Gottes aufzurichten, aufzubauen. Apostles were called to establish the work. Die Apostel sind dazu berufen gewesen, das Werk Gottes zu begründen. And prophets would come up, they would come in and build up that work. Und Propheten würden dann hineinkommen, um dann dieses Werk auf diesem Fundament aufzubauen. We always found apostles and prophets together. Man findet immer die Apostel und die Propheten zusammen. The Apostle Paul. Der Apostel Paulus. With Silas. Mit dem Silas. Silas was called a prophet. Silas wurde ein Prophet genannt. And then we find these false prophets. Dann finden wir aber auch die falschen Propheten. Like in Matthew chapter 7. Wie in Matthäus Kapitel 7. They even cast out demons. Sie tun sogar Dämonen austreiben. They even heal the sick. Kranke heilen. We prophesied in your name. We did miracles and wonders. Und sie sagen, ja, haben wir nicht prophezeit in deinem Namen, haben wir nicht Wunder getan? And the Lord says in verse 20. Und der Herr sagt in Vers 20, Depart from me. Weichet von mir. I don't know you. Ich kenne euch nicht. You workers of lawlessness. Ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit. Now, in Matthew chapter 7, verses, verse 15, in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 and 16, right? Und 16, Beware of false prophets. Seid wachsam gegenüber falschen Propheten. They come in sheep's clothing. Sie kommen in Schafskleidern. Inside they are ravenous wolves. Aber innen drinnen sind sie reißende Wölfe. You will know them by their fruit. Und ihr erkennt sie an euren Früchten, an ihren Früchten. We could make a long list of their fruit. Und wir könnten eine lange Liste aufstellen von ihren Früchten. One of them is to divide churches. Eine davon ist die, Gemeinden zu spalten. But if we were to pick two things to look for. Aber wenn wir da auf zwei Dinge besonders schauen würden, because they will come in the midst, that's for sure. Denn das müssen wir, denn sie werden sich auch unter uns befinden, das ist sicher. Especially if we emphasize the fact that we want people to speak from the Lord. Und insbesondere dann, wenn wir das betonen wollen, dass wir wirklich wollen, dass Leute vom Herrn her Dinge aussprechen. And we could just shut the whole thing down and say we don't believe in that stuff at all. Wir könnten ja sagen, na ja, die ganze Sache, die tun wir einfach jetzt abblasen, weil da glauben wir besser nicht dran. Man kann einfach das so machen. Man kann sagen, okay, da redet jetzt nur noch der Pastor und vielleicht noch die Lehrer und der Rest hört zu. Then you have no problems with false prophets. Da haben wir keine Probleme mit falschen Propheten. But if we believe that in the broadest sense every single one of us. Wenn wir aber glauben, dass im weitesten Sinne jeder einzelne von uns can be used by God to speak a word. Von Gott verwendet werden kann, sein Wort in der Situation auszusprechen. Many times we don't even know it. Und wir das vielleicht oftmals sogar gar nicht wissen. And we can believe that from anyone God can speak a word to us. Und wenn wir auch glauben, dass von jedem ein Wort von Gott zu uns kommen That's kann. That's in the broadest sense. Und das ist gemeint im weitesten And Sinne. And then in the broad sense we believe that those that are called to ministry are definitely mouthpieces for the Holy Spirit. Und wenn wir auch glauben im weiten Sinne, dass die, die zu einem speziellen Dienst berufen sind, dass sie eben auch das Mundstück des Heiligen Geistes sind. So that we come to church waiting to hear from the Lord. Dass wir in die Gemeinde kommen können und einfach darauf warten, durch sie immer vom Herrn zu hören. Speaking beyond what the messenger can communicate. Und dass Gott einfach sprechen wird über das hinaus, was der Botschafter kommunizieren kann. Using his words. Indem eben der Heilige Geist seine Worte verwendet. But the Holy Spirit taking it and making it, wow, that's for you. Und der Heilige Geist, der nimmt es und er verwendet es. Das ist für dich. You are the person. Du bist die Person. You are the man. Du bist der Mann. Like Nathan the prophet said to David. Wie Nathan, der Prophet zu David sagte. You'll know them by their fruit. Wird sie an den Früchten erkennen. What is the fruit? Was ist die Frucht? Well, let's look at Jesus. Schauen wir uns Jesus an. In Matthew chapter 11. In Matthäus Kapitel 11. Come unto me, all you that are heavy laden, I'll give you rest. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. And in verse 29. In Vers 29. Come and learn of me. Kommt und lernt von for mir. For I am meek and humble of heart. Denn ich bin sanft und demütig von Herzen. A false prophet. Ein falscher Prophet. Characterized by two things we talked about in the cost of discipleship. Der lässt sich charakterisieren durch zwei Merkmale, über die wir gesprochen haben in der Botschaft über die Kosten der Jüngerschaft. He's proud. Er ist stolz. And he's self-willed. Und er ist eigenwillig. The opposite of meekness and humility. Das genaue Gegenteil von Sanftmut und Demut. He's proud. Er ist stolz. And he's self-willed. Und er ist eigenwillig. This was Lucifer. So war Lucifer. Isaiah 14. Jesaja 14. I will. Ich werde. Mein Wille geschehe. Ezekiel chapter 28, verse 15. Ezekiel Kapitel 28. Verse 15. Vers 15. And pride was found in your heart. Und Stolz wurde in deinem Herzen gefunden. When we look at this picture I made, strictest, strict, broad, broadest. Wenn wir in diesem Bild schauen, mit diesen Kategorien, im striktesten, im engsten Sinne, im strikten Sinne, im weiten und im weitesten Sinne. There are false prophets. Es gibt falsche Propheten. And then there are people who prophesy falsely. Und dann gibt es Leute, die falsche Prophezeiungen aussprechen. There's a difference. Der ist ein Unterschied. Because false prophets are imposters. Falsche Propheten sind Leute, die etwas vorgeben. They know what they're doing. Sie wissen, was sie tun. They have a strategy inside. Sie haben innen drin eine regelrechte Strategie. When they walk into a church, they have an agenda. Wenn sie in eine Gemeinde hineinkommen, dann haben sie bereits einen genauen Plan. They know exactly what they're going to do. Sie wissen schon genau, was sie da tun wollen. They're going to, number one, lead people after themselves. Erstens, sie werden Leute hinter sich herziehen. This is Acts chapter 20. Apostelgeschichte Kapitel 20. Verses 28 and 29. Verse 28-29. Where the Apostle Paul said, wo der Apostel Paulus sagt, I told you this before, I tell you again, when I leave, wolves will come in. Ich habe euch das gesagt und ich sage es euch noch einmal. Wenn ich dahin gehen werde, es werden Wölfe kommen. Notice after he leaves. Und zwar erkennt das genau, nachdem er dann weg sein wird. Not when he's there. Nicht in dem Moment, wo er dort ist. You know, godly authority is the best check against false prophets. Göttliche Autorität ist die beste Prüfung gegenüber diesen falschen Propheten. Because false prophets are always independent of godly authority. Denn falsche Propheten agieren immer unabhängig von göttlicher Autorität. That's why our friend Jan from Munich. Nehmt unseren Freund Jan aus München. Who has a wonderful gift of prophecy. Der Jan von Rosenstiel, er hat eine wunderbare Gabe der Prophezeiung. Said, never let an outside prophet prophesy in your church that has not been commissioned by the elders of another church. Und er sagt, lasst nie irgendwie von draußen einen Propheten in eure Gemeinde hineinsprechen, der nicht von seiner eigenen Gemeinde und den Ältesten dort dazu ausgesandt wurde. False prophets. Falsche Propheten. It says they will rise up from the midst. Das heißt, sie werden aus eurer Mitte entstehen. They will speak perverse things. Sie werden perverse Dinge sprechen. They will lead disciples after themselves. Und sie werden Jünger sich selbst nachziehen. This is pride. Das ist Stolz. They will take the place of God in your life. Und sie werden den Platz Gottes in deinem Leben einnehmen. Next week we'll talk about true prophets. Nächste Woche werden wir über wahre Propheten sprechen. A true prophet is someone who builds you up in your relationship to Jesus. Ein wahrer Prophet ist jemand, der dich aufbaut in deiner Beziehung zu Jesus. And then he's gone. Und dann geht er. Has a special word. Hat ein spezielles Wort. Look. Schau. I sense the Holy Spirit is telling me to tell you this. Ich spüre, dass der Heilige Geist sagt mir, ich soll dir das sagen. You test it. Und du selbst, du prüfe es vor Gott. 1. Thessalonians chapter 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Which we can turn there, please. Wir können da hinschlagen, bitte. God is giving me a word. Gott gibt mir ein Wort. And it's always to build the person up in their relationship to Christ. Und es dient immer dazu, die Person aufzubauen in ihrer Beziehung zu Christus. A false prophet is always making you dependent on them. Macht dich immer abhängig von ihnen. This is what God told me. Das ist das, was Gott mir gesagt hat. God told me to tell you. Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen. Yeah. What about next? And God told me to tell you. Und Gott hat mir gesagt, ich soll es dir sagen. Ja. Yeah, so do that. Mach das. Ja, ja, ja. And then when you want to hear from God again, come to me. Und wenn du noch mal was von Gott hören möchtest, and come to me. Komm zu mir. And come to me. Ja, zu mir. And it becomes this codependent relationship. Und daraus entsteht diese codependente, diese gegenseitige abhängige Beziehung. We don't make disciples of ourselves. Wir machen nicht Jünger zu uns selbst. Jesus didn't say, go into all the world and make disciples of yourselves. Jesus hat nicht gesagt, geht in alle Welt und macht euch für euch selbst Jünger. This is what false prophets do. Das ist das, was falsche Propheten They tun. Make disciples of themselves. Sie machen Jünger für sich selbst. A true prophet will help you to be a disciple of Christ. Wird dir helfen, ein Jünger Christus zu werden. And it's interesting because it parallels the ministry of the Holy Spirit. Es ist interessant, weil das ja auch parallel läuft mit dem Dienst des Heiligen Geistes. Which we'll talk about next week. Darüber werden wir sprechen auch nächste same, Woche. Same words are used in the ministry of the Holy Spirit as the ministry of the prophet. Die gleichen Worte werden verwendet, wenn es da um den Dienst des Heiligen Geistes geht, das ist sehr parallel mit dem Dienst des Propheten. But the Holy Spirit is the paraclete. Der Heilige Geist ist ja der Beistand, the helper, the counselor. Der Helfer, der Ratgeber. And the prophet is, does the work of paraklesis. Und der Prophet macht den Dienst dieses der Paraklesis, des Beistandsseins. Same thing, helper, counselor. Er ist der, der dabei ist, um zu helfen und zu, den Rat zu geben. What is the Holy Spirit's ministry? Was ist der Dienst des Heiligen Geistes? It's not to bring attention to himself. Da geht es nicht darum, dass er da die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. The ministry of the Holy Spirit is to bring attention to Christ. Der Dienst des Heiligen Geistes ist der, nämlich Aufmerksamkeit auf Jesus zu geben. In John chapter 16 verse 12. In Johannes Kapitel 16 Vers 12. When he comes, he will speak of me. Wenn er kommt, dann wird er von mir sprechen. The Holy Spirit doesn't speak of himself. Der Heilige Geist spricht nicht von sich selbst. The prophet doesn't speak of himself. Der Prophet spricht nicht von sich selbst. The prophet helps you follow Jesus. Der Prophet hilft dir, dass du Jesus folgen kannst. Number one. Punkt 1. A false prophet wants you to follow him. Der falsche Prophet, er möchte, dass du ihm folgst. Or her. Oder auch ihr. Bring you into a codependent relationship on them. Dann möchte er, dass du in diese Beziehung hineinkommst, die so voll Kodependenz ist, das heißt von dieser engen gegenseitigen Abhängigkeit. So in their incredible pride, und in ihrem unglaublichen Stolz, they take the place of Christ in your life. Nehmen sie die Stelle Christi in deinem Leben ein. You can read Colossians chapter 2 verse 18 and 19. Lest dazu Kapitel 2, 18 und 19 Kolosserbrief. Don't let anyone steal your reward. Lass dir niemanden deine Belohnung stehlen. These people with a false humility, diese Leute mit dieser falschen Demut, who talk about things that they've seen, die da über Dinge sprechen, von denen sie denken, dass sie die gesehen haben. They are inflated in their egos. Sie sind aufgeblasen in ihrem Ego. And they don't point you to the head, Christ. Und sie weist dich nicht hin auf das Haupt, was ja Christus ist. Verse 19. Vers 19. Right? Christ who is the head, again the body. Christus ist ja das Haupt des Leibes. So da finden wir es wieder. So the prophet comes in. So kommt der Prophet hinein. And he is helping. Und er hilft. To build up the body of Christ. Er hilft, um den Leib Christi aufzubauen. He's like the shepherd dog. Er ist wie der Hirtenhund, who in love speaks the truth. Der in Liebe die Wahrheit ausspricht. He's helping people to connect. Er hilft, dass Leute sich verbinden können. So that the body of Christ is healthy. Auf dass der Leib Christi gesund ist. And he has a word for people. Und er hat ein persönliches Wort für This Leute. Is a prophet in the strict sense. Und das ist ein Prophet im engsten Sinne. I don't believe there's any prophets in the strictest sense. Und ich glaube nicht, dass es da noch Propheten gibt im striktesten Sinne. But I believe in the strict sense. Aber ich glaube sehr wohl, dass es Propheten gibt I believe im striktesten prophets Sinne. In the strictest sense were those who worked with the apostles. Ich glaube, dass die Apostel und dass die Propheten im striktesten Sinne die waren, die mit den Aposteln zusammengearbeitet haben. And did signs and wonders like the apostles. Und die Zeichen und Wunder gewirkt haben wie die Apostel. Who could predict the future accurately. Die ganz akkurat, ganz genau like die Zukunft voraussagen says the können. Lord. Die einfach ausgesprochen haben, das sagt der Herr. People can speak of the future today. Ja, auch heute können noch Menschen über die Zukunft they sprechen. Should be very careful. Aber sie sollten sehr vorsichtig sein. It should be something like this. Es sollte so sein. You know, God has put it on my heart. Gott hat das auf mein Herz gelegt. That I believe he's possibly calling you to be a missionary. Also ich glaube, dass Gott dich dazu berufen hat, ein Missionar zu sein. Why don't you test it? Warum prüfst du das nicht selbst? Let's look at 1 Thessalonians 5. Schauen wir mal 1. Thessalonicher Kapitel 5. Why don't you test it? Warum prüfst du das nicht? You see, God can put things of the future on our hearts. Gott kann Dinge, die die Zukunft betreffen, auf unser Herz legen. There are no prophets in the strictest sense who have the authority to say, this is what God says, it will be so. Es gibt keine Propheten mehr im engsten Sinne, die sagen, das ist das, was Gott sagt, so wird es sein. Did you hear anybody speak of all the stuff that's happening in the world? Habt ihr Leute gehört, die zu diesen Dingen gesprochen haben, die in der Welt geschehen? From all the prophets in all the people who claim to be prophets in the world today in the strictest sense. All die Leute, die behaupten, dass sie Propheten seien im engsten Sinne. Did anybody foretell 9/11 or anything like this? Hat jemand dem 11. September war das korrekt vorausgesagt? How about the falling of the Iron Curtain or anything like that? These major events. Oder diese Krisenereignisse praktisch, den Niedergang der Mauer. No, I don't know of any. Maybe you do. Also vielleicht kennt ihr jemand, aber ich weiß es nicht. Maybe somebody said on this day, this year at the end, there's going to be this blah blah blah. It's going to be accurate with two towers and blah blah blah and whatever. Dass jemand genau sagt, das wird dann und dann stattfinden, zu diesem Zeitpunkt. Und da werden die beiden Türme sein. Das wird genauso stattfinden. Und er wird es genau erklären. Aber we can still have prophecy function in our midst. Und doch kann Prophezeiung in unserer Mitte immer noch geschehen. If we understand it's not in the strictest sense. Wenn wir verstehen, dass dies nicht im engsten Sinne geschieht. That God can put things on our hearts. Dass er Gott immer noch Dinge auf unser Herz legen kann. Now look at 1 Thessalonians 5, we'll begin to close. Schauen wir um 1. Thessalonicher Kapitel 5, dann beginnen wir abzuschließen. Let's start with verse 16. Beginnen wir mit Vers 16. Rejoice always. Freut euch alle Zeit. Pray without ceasing. Betet unablässig. In everything give thanks. Sagt in allem Dank. For this is God's will for you in Christ Jesus. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Do not quench the Spirit. Den Geist löscht nicht aus. Do not despise prophetic utterances. Weissagung, das heißt prophetische Aussprüche, verachtet nicht. Why do you think these people were despising prophetic utterances? Warum denkt ihr, haben diese Leute Weissagung, das heißt prophetische Aussprüche, verachtet? You know what my guess is? Wisst ihr, was meine Idee dazu ist? 60-80% of them were nonsense. 60-80% war einfach Blödsinn. And people were just getting tired of them. Und Leute haben es einfach satt gehabt. Thus saith the Lord. Das sagt der Herr. Shut up. Will you shut up? Klappe halten. You're making me tired. I can't stand hearing you anymore. Ich hab's schon echt satt. God didn't say that. Just be quiet. Ruhe. Gott hat es nicht gesagt. Disrupting all the services. Stop it. Aufhören damit. Tired of that. Weg damit. He's just talking nonsense. Es ist nur Blödsinn, bitte. God didn't tell you anything. God told me you're going to marry that person. Shut up. Person heiraten. Klappe halten. I can't stand it. Ich kann es nicht mehr tragen. Weg. This prophet's away from me. Weg. Right? It can drive you crazy. Das macht dich verrückt. But he says, don't despise it, because there's the real stuff too. Bitte verachtet nicht das, was echt ist. Did you ever have someone tell you something from the Lord that was just off the wall, some crazy thing? Hast du das schon mal erlebt, dass jemand dir etwas sagt, das ist vom Herrn, das ist so völlig verrückt einfach? God told me to say this to you. Gott hat mir gesagt, ich sollte das sagen. There was this one. I had a friend who was a preacher. Ich hatte einen Freund, der war Prediger. And he had a church, and this guy called him. Und er hat eine Gemeinde und da rief ihn jemand an. And he said, God told me, Gott hat mir gesagt, today sagte, that I should speak the message in your church this morning. Gott hat mir gesagt, ich soll heute die Botschaft in deiner Gemeinde sprechen. And because they were kind of friends, my friend said, und weil sie so recht schlecht Freunde waren, he answered, if you want to speak, you can speak. Und er sagte einfach nur, okay, wenn du sprechen möchtest, dann sprich. He says, "Yeah, God told me." Gott hat es mir gesagt. Holy Spirit told me. Der Heilige Geist hat es mir gesagt. The next morning, this guy calls. Am nächsten Morgen ruft der Mann an. Hello, Tom. Hallo, Tom. I can't preach. I'm sick. Ich kann nicht predigen. Ich bin krank. You can preach today. I'm so sick. Du vielleicht predigen. Ich bin so krank. What about the prophecy? Was war mit der Prophezeiung? The Holy Spirit didn't know you're going to be sick. Hat der Heilige Geist nicht gewusst, dass du krank werden würdest? Or was that whole thing just nonsense? Was war der ganze Blödsinn? Just nonsense. Einfach nur Blödsinn. It's so easy to say God told me. Es ist so leicht zu sagen, Gott hat mir das gesagt. But look what it says here. Aber schau mal, was da steht. Verse 21. But examine everything carefully. Prüft aber alles sorgfältig. This is our responsibility. Das ist unsere Verantwortung. If you have something from the Lord, wenn du etwas vom Herrn hast, you allow the other person to examine it. Dann lässt es zu, dass die andere Person das auch prüfen kann. If you don't allow them and encourage them to examine it, Und wenn du es ihnen nicht erlaubst oder gar noch weitergehst und sagst, pass auf, du musst es prüfen, then you are self-willed. Dann bist du eigenwillig. This is the second thing, second fruit. Und das ist diese zweite Sache, die zweite Frucht. You just want your will done in someone else's life. Du willst einfach, dass dein Wille in dem Leben eines anderen geschieht. God told me to tell you this. Gott hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. I'll pray about it. Okay, no, ich werde darüber nachdenken. No, don't pray about it. God, this is God. Bitte nicht darüber. Das ist Gott. Stop. You are prophesying falsely. Du tust hier falsch prophezeien. I love you as a brother. Ich liebe dich als Bruder. I would not consider you a false prophet. Ich würde dich jetzt nicht sofort einen falschen Propheten einstufen. But I would say that you are prophesying falsely. Lass mich doch bitte sagen, dass hier falsch prophezeit wird. This is in the broadest sense. Und ich spreche das jetzt an im weitesten Sinne. Now in a broad sense. Im weiten Sinne. We have ministers and people who are called to speak. Haben wir Diener, die auch dazu berufen sind, zu sprechen. Who say things that are not true. Die auch vielleicht Dinge sagen, die nicht wahr sind. And this is prophesying falsely in a broad sense. Und da geht es darum, dass sie Weissagung oder Prophezeiung aussprechen im weiten Sinne. We had a seminar upstairs. Es gab ein Seminar. We had a sketchboard seminar. Und da war ein Sketchboard-Seminar. And an evangelist was speaking. Da sprach ein Evangelist. And he was an evangelist for I don't know how many years, 25 years or so. Er war Zeichentafel-Evangelist für etwa 25 we had about Jahre. 50 people there. Und da waren vielleicht so 25 And suddenly he gets Leute like da. Really bold. Und plötzlich wird er so ganz mutig und he says and let's not he says this stuff about Jesus in the heart. Und diese Sache da mit Jesus im Herzen. He says, that's just nonsense. Blödsinn, this Jesus in the heart stuff. Dieses Ding da mit Jesus im he Herzen. Says, I challenge anyone here to show me one verse in the Bible where it talks about Jesus being in your heart. Ich kann nur jeden herausfordern hier. Da gibt es nichts in der Bibel, wo steht, dass Jesus im Herzen ist. I just sat there like, ich hab da gesessen, hab mir gedacht, Epheser 3:17. Bub, I just thought, I don't want to make a problem for you. Also möchte ich jetzt hier kein Problem machen. But a challenge is a challenge. Aber wenn du mich herausforderst, so I just went up to him ist eine Herausforderung. I said, you know, I don't want to be a problem. Also klar meint, ich möchte kein Problem you just made sein. A public challenge. Du hast jetzt ganz öffentlich hier herausgefordert. Look at Ephesians 3:17. Does anybody have a Bible? Epheser 3:17. Yeah, we found a Bible. Wir haben da eine Bibel gefunden. That Christ may dwell in your hearts by faith. Dass Christus im Glauben in eurem Herzen wohne. You know what he said to me? Wisst ihr, was er sagte? I stand corrected. Ich stehe jetzt hier korrigiert. I will never say that again. Ich will das nie wieder sagen. Thank you. Dankeschön. He prophesied falsely. Er hat falsch geprophezeit. We need to be students of the word. Wir müssen Studenten des Wortes sein. Jeremiah 15:16. Jeremia 15:16. Jeremiah said, I found thy word and I ate it. Ich habe dein Wort gefunden und ich habe es gegessen. And it was honey to my heart. Und es war ein Honig für mich. There was someone who called himself a prophet. Da ist jemand, der sagte, wer ein Prophet. Was prophesying. Er prophezeit. And his wife told me, you know. Und seine Frau sagt mir, weißt du was? I have never ever seen my husband read his Bible. Ich habe eigentlich nie gesehen, dass mein never. Mann irgendwie die Bibel liest. Not even one time, ever. I've never. Ich habe ihn nie dabei gesehen. How can we call ourselves a prophet? Wie können wir uns selbst einen Prophet nennen? And we don't have God's word in our life. Wenn wir Gottes Wort nicht in unserem Leben haben. So let's just close with this. Schließen wir mit folgendem ab. If prophecy is going to grow in our church. Wenn Prophezeiung, Weissagung unter uns in der Gemeinde wachsen in the broadest soll, sense, im weitesten Sinne, in a broad sense, auch im weiten Sinne, and even in a strict sense, und vielleicht gar auch in einem strikten where Sinne, we actually have someone who's got a prophetic ministry, vielleicht, dass wir sogar jemanden haben, der einen prophetischen Dienst ausübt, is recognized as a prophet in the church, und der auch anerkannt ist als ein Prophet in der Gemeinde. Then we have to be a church that's discerning. Dann müssen wir eine Gemeinde sein, die Unterscheidungsvermögen besitzt. Examine everything. Prüft alles. If someone says, God is telling me to tell you this. Wenn jemand sagt, Gott legt es auf mein Herz, dir das zu sagen. Don't just get really excited. Sei nicht jetzt so ganz aufgeregt darüber. Say thank you. I'll examine this before the Lord. Sag, danke. Ich glaube, ich And if Herrn they don't prüfen. Let you. Und wenn sie das nicht zulassen, you just throw it out the window. Dann raus zum Fenster damit. False prophets are proud. Falsche Propheten sind stolz. They want you to follow them and be dependent on them. Sie wollen, dass du ihnen folgst und von ihnen abhängig bist. And they are self-willed. Und sie sind eigenwillig. They want you to do what they tell you. Und sie wollen, dass du das machst, was sie dir sagen. And what that does is it destroys your relationship to Christ. Und was dann aber geschieht, ist, dass es deine Beziehung zu Christus zerstört. And it's very subtle. Und das geschieht das sehr, sehr unterschwellig, sehr subtil. This is the Jezebel of Revelation 2:20. Und das ist die Jezebel aus der Offenbarung Kapitel 2 Vers 20. She calls herself a prophet. Sie nennt sich selbst eine Prophetin. She has seduced my servants. Sie hat meine Diener vom Weg abgeleitet. To commit immorality. Auf dass sie Unzucht treiben. Not sexual immorality. Nicht sexuelle Unmoral. John would have thrown them out of the church. Johannes hätte sie ja aus der Gemeinde geworfen. But a spiritual immorality. Aber eine geistliche Unzucht. They are more, my servants are more afraid of her. Meine Diener haben mehr Achtung und Angst vor ihr. They fear her word more than they do God's. Sie fürchten ihr Wort mehr als das Wort Gottes. Why is she going to make trouble in the church? Also warum? Wird sie da irgendwie dann Ärgernisse veranstalten in der Gemeinde? Is her husband really rich or something? Ist ihr Mann vielleicht irgendwie besonders reich oder warum? Does half the spende come from her husband? Kommt vielleicht die Hälfte der Spende von ihrem Mann? Let's not make trouble because we'll have trouble. Also lass uns keine Probleme hier machen, dann werden wir nämlich Probleme haben. So it says they tolerated her. Und so heißt es, dass sie toleriert haben. They let her be a prophetess. So ließen sie sie eine Prophetin sein. That should never happen in our midst. Amen. Das sollte nie geschehen. But let's be encouraged. Aber lasst ermutigt sein. Have your ears open that God wants to speak. Lasst euch ermutigt sein und habt eure Ohren offen, dass Gott zu euch sprechen möchte. And be courageous that God wants to speak through you. Und seid mutig. Habt den Mut, dass auch Gott durch euch sprechen möchte. But encourage people to examine it. Aber ermutigt die Leute auch, dass sie es prüfen. With the Lord. Mit dem Herrn. That's a prophet. Das ist ein echter Prophet. Let's pray. Lass uns beten.